So, jetzt beginnt der Kampf mit dem Mikro. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und das Erstaunen darüber, dass ein so relevantes Thema in Form einer Ringvorlesung und nicht ansonsten als integrales Moment des Studiums dann vorgesehen ist. Gut, also ich werde versuchen, in anderthalb Stunden, also bis 6:10, sechs Themen durchzugehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich bis zum Thema Nummer 6 komme. Ich wollte gerne eine Einleitung darüber machen, über das Verhältnis von Aufklärung und Utopie. Das ist kurz. Dann geht das Ganze, warum Utopien, Sozialutopien in der Epoche des Liberalismus und der Aufklärung vorhanden sind, nicht anders zu erklären, als dass man die Entstehungsgeschichte bekommt. Also Sie können nicht von Aufklärung reden, wenn man nicht fragt, was soll da denn aufgeklärt werden an der bisherigen Geschichte. Das heißt also, man muss in irgendeiner Form die Entstehung der Aufklärung und damit auch die Entstehung der Utopien skizzieren. Dann werde ich drittens die besagten Prinzipien aufführen. Das ist, wie gesagt, das Problem mit dem Mitschreiben. Und dann wollte ich anhand der Prinzipien zwei herausragende Utopien vorstellen aus dem Liberalismus. Das eine ist Adam Smith über den Wohlstand der Nationen. Und das andere ist der deutsche Philosoph der Französischen Revolution, hat Adorno mal zu Recht gesagt, Immanuel Kant zum ewigen Frieden. Das ist also wahrscheinlich die großartigste Utopie dieser Zeit. Und dann würde ich gerne enden damit, wie diese Utopien umschlagen, schon während der Französischen Revolution. Umschlagen ist vielleicht etwas falsch gesagt, ihre Konsequenz erlangen im großen Terror der Französischen Revolution. Ich werde ja am Ende hier der Ringvorlesung nochmal reden über den Neoliberalismus, der sich auf verschiedene Dogmen gründet, zum Beispiel das Dogma, dass man die Gesellschaft als Ganze nicht erkennen kann, weshalb man auch die Geschichte nicht erkennen kann, also Ende der Geschichte und Ende der Utopien. Und dieses Ende der Utopien erklärt der Neoliberalismus nicht, weil er keine Utopien mehr dahin macht. Das kann man den Autoren auch anmerken, dass sie da große Aversionen haben, sich eine humanere Welt vorzustellen, sondern weil diese Utopien sich auch selber liquidieren. Und das kann man sehr schön sehen oder ganz furchtbar sehen an der Französischen Revolution, an der Erklärung der Menschenrechte 1789 und dann die Konsequenz, der große Terror schon 1793, 1794 und dann kommt das Direktorium und die napoleonischen Kriege und die Restauration und so weiter. Und das ist das auch, was die Zeitgenossen daran beschäftigt. Also diese Konsequenz ganz großartiger Utopien der Freiheit des Menschen und so weiter, des ewigen Friedens und dann dieser Terror, bei dem das Fallbeil überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Punkt 1. Bei den Utopien im Liberalismus in der Epoche der Aufklärung ist die höchste Idee die, dass die Vernunft herrschen soll. Und Vernunft wird dort in einer besonderen Weise verstanden, im Unterschied zum Verstand, das gesagt wird mit Bezug auf den alten Platon. Verstand ist jede Art des Bewusstwerdens, bei dem man aus bestimmten Voraussetzungen, die dogmatisch vorausgesetzt sind, Konsequenzen ableitet. Vernunft ist im Unterschied dazu der Rückgang hinter diese dogmatischen Voraussetzungen, die Frage nach der Entstehung der Dogmen, also Ideologiekritik gewissermaßen, und analog Kritik auch dieser vorausgesetzten Dogmen der Projektion auf die Realität. Also Vernunft wäre gewissermaßen das Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist. Und die Utopie wäre die, dass Menschen in einer Welt leben, in der sie sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Und das ist eigentlich die Utopie, die dem Liberalismus zukommt. Deshalb hängen hier mit dieser Idee der Herrschaft der Vernunft, das ist schon etwas, da merkt man, wenn da von Herrschaft die Rede ist, dass da einige Widersprüche enthalten sind, mitgegeben die Utopie der Freiheit des Menschen, das heißt aller Menschen, sodass die allgemeine Freiheit mit Gleichheit, mit der Gleichheit aller Menschen zusammengeht, und zwar nicht mit irgendeiner physischen oder biologischen Gleichheit, sondern mit einer moralisch-politischen Gleichheit. Das ist wichtig. Also es wird da nicht biologisiert. Dann ist die Idee, dass durch diese Freiheit und Gleichheit sich ein vernünftiger allgemeiner Wille bilden sollte. Und zwar in der Form, die Sie alle kennen, denke ich, bei Adam Smith, dass dieser vernünftige allgemeine Wille das System der Ökonomie regelt als unsichtbare Hand, die Invisible Hand. Und die französische Variante ist die politische als Volonté Générale, also als der vernünftige allgemeine Wille, so kommt das auch bei Immanuel Kant vor. Das heißt, die Vorstellung ist hier die, dass diese Herrschaft der Vernunft politisch-ökonomisch zum Wohlstand der Nationen führt. Und im Bereich der politischen Philosophie führt zur Begründung einer weltbürgerlichen Republik, in der in beiden Fällen die Gleichung von Fremd gleich Feind aufgehoben ist. Das ist der Sinn der Menschenrechte. Der Punkt 2, die Entstehung. Wenn Sie in die neuere Geschichte gucken, es gibt ja seit der Renaissance eine Dreiteilung in der Geschichtsauffassung. Also 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts hat man erstmal zu unterschieden. Man hat die Antike, dazwischen ist ein mittleres Zeitalter, das Mittelalter, und dann kommt die neuere Zeit. Das hieß dann Mitte des 16. Jahrhunderts die Zeit der Wiedergeburt aus dem Geist der Antike, die im 19. Jahrhundert sogenannte Renaissance, zu der Zeit hieß das Rinascita, die Wiedergeburt, also die Neuzeit. Und wenn man diese anguckt, gibt es zwei Epochen, wo man sagen kann, da findet man so viel an utopischem Anspruch in dieser Welt, in theoretischem und praktischem Sinne, wie sonst nirgendwo. Das wäre einmal die Epoche der Renaissance selber und das andere ist der Liberalismus. Und nach dem Liberalismus, wenn man die Epoche eingrenzt, das kann man einigermaßen vage machen, aber so ungefähr 1760, 1765, also in der Zeit ist der englisch-französische Kolonialkrieg beendet, die absolute Herrschaft Englands befestigt. Dann gibt es die großen politischen Revolutionen in Nordamerika, Unabhängigkeit, die französische Revolution, die industrielle Revolution, die Unabhängigkeit der Staaten Lateinamerikas, also ungefähr 1765, 1789. Und das Ende kann man wirklich fixieren, da kann man auch sagen, da gibt es einen Jahrestag nahezu oder eine Tagesdatierung. 1873. Gibt es die erste der ganz großen ökonomischen Krisen der bürgerlichen Ökonomie, wo man wirklich sagen kann, das ist eine rein ökonomische Krise, die man nicht mehr zurückführen kann auf Kriege oder auf Naturkatastrophen. Also eine ganz große ökonomische Krise und die führt in den Imperialismus, das ist 1873 bis 79. Also wenn wir über Utopien in der Zeit der Aufklärung reden, ist es eher 1765, das Jahrhundert ist 1873 und der utopische Gehalt eher am Ende des 18. Jahrhunderts. Gut, und wenn man den Zusammenhang nimmt, dann bietet sich der deshalb an, weil in der Zeit der Renaissance man an utopischen Ansprüchen Ziele hat. Und der Anspruch schlechthin, der dort erhoben wird und der vom Mittelalter unterscheidet, ist, dass hier zum ersten Mal gesagt wird, der Mensch kann durch die italienische Renaissance-Philosophie Gottes Werk erkennen und er kann Gottes ebenbildlich seiner Welt sich selbst erschaffen. Und deshalb ist das auf der einen Seite ein Anspruch, der vorher nie so erhoben wurde. Vorher wirklich ist es immer die göttliche Weisheit, ist dem Menschen entzogen. Und deshalb kann der Mensch auf Erden das auch nicht verwirklichen. Weil also dieser Mensch jetzt Gottes ebenbildlich in seiner theoretischen Erkenntnis und in seiner Lebenspraxis wird, ist dann diese Zeit, die in der eine ganze Reihe von bis dahin undenkbaren Dingen formuliert werden, die alle mit dem Begriff zusammenhängen, der auch in der Zeit geboren wird. Das Wort Utopia, das haben Sie wahrscheinlich hier schon gehört, ist von Thomas Morus 1515, 1516 formuliert worden und bezeichnet das Land nirgendwo. Und wenn man Thomas Morus nachliest, sein kleines Büchlein über den Staat Utopia 1515, dann ist relativ deutlich, dass sein Vorbild ist die Entdeckung und Eroberung in Lateinamerikas, also vor allen Dingen Zentralamerikas, und dass das Land Utopia paradoxerweise dort gefunden wird, wo zu jener Zeit einer der größten Völkermorde dieser Welt passiert. Aber das ist offensichtlich das empirische Bild, was auf Lateinamerika projiziert wird. Es gibt also in der Renaissance im Zusammenhang mit diesem Anspruch, der Mensch steigt auf zu Gottes Ebenbild und kann die Welt erschaffen, wie Gott sie erschaffen hat. Das heißt, er kann gewissermaßen nach dem Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Paradies, der Schuld, die das Mittelalter niederdrückt, jetzt durch das Osterwunder, christlich gesprochen, und durch das Pfingstwunder aufsteigen und kommt zurück zum Ursprung und kann jetzt seine Welt selbst erschaffen. Also er kommt gewissermaßen zurück zum Paradies. Und das findet man dann dahin, diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen ausgedrückt. Kennen Sie aus der bildenden Kunst, ganz berühmt Dürer oder Leonardo, der Mensch, den man beschreibt in Kreis und Quadrat, der Mensch, als es dann im Anschluss an Pythagoras oder an Protagoras auch, ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind und der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Humanismus, der Mensch ist das Maß. Das heißt, man findet dann jetzt diese Proportionsstudien in der bildenden Kunst, die nicht bildende Kunst ist, sondern Wissenschaft und göttliche Wissenschaft. Und der göttlichste aller bildenden Künstler der Zeit hat Giorgio Vasari, der die erste Kunstgeschichte schreibt, gesagt, ist Michelangelo und das göttlichste Werk, gucken Sie mal nach, selber im Petersdom, die Trinità. Also wenn man das Werk sieht, könnte man sich gut vorstellen, dass, wie das auf Zeitgenossen gewirkt haben muss. Also das ist die bildende Kunst und dann gibt es eine ganze Reihe von Anmaßungen, die bis dahin Anmaßungen waren, zum Beispiel, dass Leonardo menschliche Körper öffnet, was bis dahin völlig tabuisiert war, die Astronomie von Kopernikus, die Reformation, dann die Herausbildung auf der geschriebenen Schrift, also schriftliche Kommunikation, abstrakte Kommunikation und eine neue Form der bürgerlichen Ökonomie überhaupt, also der Frühkapitalismus beginnt. Die Herrschaft über den Feudalsystem, die Subsistenzökonomie und so weiter. Das heißt, also man hat hier die Geburt einer Utopie. Der Mensch wird Gottes ebenbildlich. In der Reformation heißt das dann, dass bei Luther vor allen Dingen oder bei Calvin auch, der Mensch kann in seiner Innerlichkeit, in seiner Seele zu Gott aufsteigen und das tierische, animalische, leibliche hinter sich lassen und durch Arbeit unterdrücken. Das heißt, er vereinigt sich in seiner Seele mit Gott, er braucht keine Dazwischenkunft irgendeiner anderen Instanz. Das heißt aber auch, dass diese Utopien immer noch die Voraussetzung haben, dass die Welt von Gott durchdrungen ist und nicht von Gott entleert ist. Die liberalen Utopien nachher sind absolut atheistisch. Und das macht den Unterschied aus, dass hier der Mensch Gottes ebenbürtig wird und nachher hat man den Atheismus der Vernunft, die aber paradoxerweise wieder vergöttlicht wird. Also in der Französischen Revolution gibt es dann das Te Deum für die Vernunft, für das höchste Wesen in Notre Dame. So, und das ist der Beginn des Terror. Wenn man den Weg, den die Utopie hier nimmt, von der Renaissance zum Liberalismus hat, dann kann man sagen, das, wovon die Renaissance immer noch ausgeht, obwohl der Mensch jetzt gottesgleich wird oder gottesähnlich wird, immer noch die Welteinheit in Gott liegt. Und das ist deshalb eine klare Trennung zwischen Subjekten und Objekten nicht gibt. Das heißt also, der Mensch erkennt jetzt, griechisch gesprochen, also den Logos, der die Welt durchherrscht. Und der ist immer noch subjektiv. Die Natur gilt immer noch als subjektiv. Die empirische Philosophie in der Renaissance oder in der Spätrenaissance oder kurz danach bei Francis Bacon 1620 geht immer davon aus, der Empirismus, dass die Natur göttlich ist und dass man, weil dort Göttliches drin ist, man induktiv zu Allgemeinsätzen aufsteigen kann, während man in Frankreich zur selben Zeit, absolut zur selben Zeit, René Descartes, den Beweis vom Dasein Gottes antritt. Also Descartes sagt, ich gucke mal, welche Ideen ich im Kopf habe und sehe dann, dass ich da eine Idee habe, die über meinen Kopf hinausreißt, die kann ich gar nicht von mir haben, das ist die Idee Gottes und deshalb muss er existieren, weil ich sie nicht von mir haben kann. Also deduktiv daraus etwas ableiten. Also die Welt ist immer noch in der Seele, in der Natur, völlig von Gott durchdrungen. Und im Bereich dessen, was ich nachher für den Liberalismus vortrage, wird dann relevant im Bereich der Ökonomie dieses, dass das, was Natur ist, hier immer noch subjektiv göttlich ist, also keine objektive Natur, der man mit industrieller Revolution zu Leibe rückt, sondern dass dort gesellschaftliche Gehalte in der Natur selber drin sind. Die Vorstellung im frühen Handelskapitalismus ist, wir bereichern uns im Handelskapital an Geld, indem wir im Export mehr Waren exportieren, als wir importieren. Aber die Waren sind, was den Reichtum betrifft, nicht sonderlich relevant. Was wir haben wollen, ist das Geld, empirisch das Gold und Silber Lateinamerikas, was über Lateinamerika und teilweise auch über Spanien dann in die Niederlande kommt oder nach London kommt. Und zwar ist das Geld unmittelbar Gold und Silber und Thomas Hobbes sagt auch schon bezüglich der Frage, woher hat das eigentlich seinen Wert? Aus dem Material selbst. Das heißt also, dass dort gesellschaftliche Verhältnisse modern, also aus späterer Perspektive, in diesem Naturstoff selber drinstecken. Der Naturstoff selber ist gesellschaftlicher Reichtum, so wie man ihn aus dem Cerro Rico in heutigen Bolivien herausholt, ist das gesellschaftlicher Wert und gesellschaftlicher Reichtum und den gilt es anzueignen. In Analogie zu diesem System gibt es das große Werk von Thomas Hobbes aus der Zeit der englischen Revolution, Cromwells, den Leviathan von 1651. Und bei dem Leviathan würde ich Ihnen mal empfehlen, das Buch ist ganz umfangreich, so, man kann da auch ein halbes Jahr dran lesen oder länger. Aber was hilfreich ist, ist, sich das Titelblatt anzugucken, weil man dort den Leviathan sehen kann. Im Liberalismus kann man nichts mehr sehen. Da ist alles unsichtbar. Da ist es die Invisible Hand und hier ist es aber sichtbar zu machen. Und dieser Leviathan ist die Figur eines Monarchen, die zusammengesetzt ist aus den Bürgern und er stützt sich dann auf das Schwert und den Bischofsstab, auf Wissen und Glauben. Das heißt, Wissen und Glauben sind also durch zwei Arme, zwei Hände auch symbolisiert und das, was darunter zu sehen ist. Aber dieser Leviathan ist jetzt im Unterschied zum Absolutismus in Spanien, also zu Karl dem V. und noch vielmehr zu Philipp dem II., also kein willkürlicher und deshalb ist die Figur auch symbolisch. Es ist eine sinnliche Figur, keine Invisible Hand, man kann ihn sehen, genauso wie man Gold und Silber als Reichtum anfassen kann, man kann ihn sehen, aber für Hobbes ist absolut wichtig, dieser Leviathan ist die Verkörperung nicht seiner privaten Willkür, sondern er ist die Verkörperung einer Rationalität, einer kausalen Rationalität, Wissen. Und die letzte Ursache geht auf Gott zurück und deshalb ist das Wissen, fällt das Wissen zusammen mit göttlicher Erkenntnis. Das heißt also, dieser Leviathan verkörpert die Rationalität, eine göttliche Rationalität. Und weil der Herrscher dies verkörpert, gibt es das berühmte vierte Buch in dem Leviathan von Hobbes, in dem er erklärt, dass der Papst der wahre Beelzebub dieser Welt ist, weil der sich anmaßt, gegen die Rationalität, gegen die göttliche Rationalität dieses weltlichen Herrschers anzutreten und dem überhaupt erst seine Würden zuteil werden zu lassen. Also das ist eine teuflische Anmaßung. Also der Papst hat in dem Bereich überhaupt gar nichts mehr zu suchen. Bücher 1 bis 3 begründen diesen rationalen Absolutismus. Und da hat man also eine Vorstellung der Utopie, die deshalb, weil die Natur göttlich ist, immer anschaulich ist. In der Renaissance ist es Lateinamerika und Thomas Morus beschreibt ausführlich den Staat Utopia, wie er denn geordnet ist, wie die Städte aussehen, wie Arbeit geordnet ist, was man mit den Sklaven zu machen hat, dass das Gold als Nachtgeschirr dient und ähnliches. Also das kann man alles sehen und beschreiben. Der Leviathan nachher ist genauso anschaulich, das kann man auch sinnlich darstellen. Und im Handelskapitalismus geht es nur um die Aneignung, auch wenn es schon Papiergeld gibt und ähnliches natürlich, aber nur um die Aneignung von Edelmetallgeld im Außenhandel. Das ist alles sinnlich. Und dann beginnt um 1750 etwa der Zusammenbruch dieses Systems. Es gibt 1752 und da beginnt dann angesichts einer ökonomischen und sich abzeichnenden politischen Krise der Versuch, eine politisch-ökonomische Utopie zu entwickeln, aber aus den Sachen heraus und nicht erzählen gespielt. Und zwar hat David Hume aus Schottland politisch-ökonomische Essays verfasst und 1752 publiziert und hat dort etwas zum Handelskapitalismus seiner Zeit dargestellt, was uns heute absolut trivial erscheint, aber damals revolutionär war. Und zwar hat David Hume gesagt, also das System, was wir vor uns haben, der Handelskapitalismus, der muss zusammenbrechen und er brach dann auch zusammen. kurze Zeit danach. Und zwar ist das Argument von Hume, also wenn im Handelskapitalismus Ware gegen Geld getauscht wird, und das ist soweit nicht weiter aufregend, auch aus heutiger Sicht nicht, und das so verstanden wird, dass allein das Geld den Reichtum ausmacht und die Ware nicht. Und es deshalb den Handelskapitalisten nur darum gehen kann, möglichst viel Geld zu akkumulieren, das heißt Waren zu exportieren, um Geld zurückzubekommen. Und dann nicht so dumm sein, das Geld als Schatz aufzuhäufen, sondern mit dem Geld wieder Waren zu produzieren, damit man noch mehr Geld bekommt. Also der Kapitalist ist kein Schatzbildner, sondern der akkumuliert und lässt das Geld zirkulieren. Dann beruht das ganze System darauf, sagt David Hume, und das ist nicht mal ein kritischer Satz, das hätten die Handelskapitalisten, der sogenannte Merkantilismus der Zeit, genauso gesagt, auf einem ungleichen Tausch. Ungleich nämlich, weil die Waren kein Reichtum sind, aber das Geld. Und wer die Waren bekommt, konsumiert sie und konsumiert. Und die Frage ist, woher kriegen die überhaupt noch das Geld? Und verarmen, weil sie irgendwann nichts mehr kaufen können. Und die anderen werden immer reicher und immer reicher. Und David Hume sagt, aber nicht nur die einen werden immer reicher und die anderen immer ärmer, sondern diejenigen, die immer reicher werden, England. Und die anderen, die immer ärmer werden, Spanien, Spanisch-Amerika, ein bisschen auch Portugal, die vor allen Dingen, aber Spanien und Spanisch-Amerika vor allen Dingen, die werden nicht nur immer ärmer, sondern irgendwann können sie auch von England und den Niederlanden gar nichts mehr kaufen. Und dann zerbricht der Reichtum selber. Und so geht es auch, weil das die Zeit ist, in der England anfängt, mit Frankreich um die Weltherrschaft nochmal zum letzten Mal zu konkurrieren, auch im Verhältnis gegenüber Frankreich so, dass gegenüber England schon relativ weit zurückgeblieben ist. Und dann sagt David Hume, also das Einzige, was hier noch hilft, ist, dass er möchte im wohlverstandenen Interesse Englands und Großbritanniens, er kommt ja aus Schottland, dass nicht nur England reich wird, sondern dass alle reich werden. Weil England könnte seinen Reichtum nur deshalb halten, wenn die anderen auch weiterhin Reichtum erwerben und englische Waren kaufen können. Und das können sie nicht, wenn der Tausch permanent ungleich ist. Bei dem Handelskapitalismus hat man den ungleichen Tausch gemessen in der Handelsbilanz, wie viel exportiert ein Land an Waren und wie viel importiert es, wie viel produziert es und wie viel konsumiert es. Mehr produzieren als konsumieren, die anderen konsumieren und konsumieren sich zu Tode und die einen produzieren und produzieren sich zu Tode. Also die Vorstellung ist dann die bei David Hume, und sein Freund Adam Smith hat das dann ausgeführt, das ganze System muss zusammenbrechen und an die Stelle muss treten ein System des Wohlstands der Nationen, ein System des gleichen Tausches, des sogenannten äquivalenten Tausches gleicher Werte, ein Tausch gleicher Werte und nicht ein ungleicher Tausch. Das heißt, es muss eine Welt entstehen, in der nicht die einen reicher und die anderen ärmer werden, sondern alle reich werden. Und deshalb müssen auch alle gleichermaßen frei sein. Es geht nicht, dass man über Kolonien, Kolonialausbeutung so etwas wie Reichtum sich aneignet. Das heißt, das ist die erste Formulierung 1752 über die Utopie des Wohlstands der Nationen, der allgemeinen Freiheit und Gleichheit im Bereich der politischen Ökonomie, am Vorabend der Zusammenbruchskrise des Handelskapitalismus. Und dann beginnt der Liberalismus, ungefähr um 1765, wie gesagt, und dauert dann etwa ein Jahrhundert. Wenn man es ökonomisch und auch sozialgeschichtlich nimmt, kann man dieses Jahrhundert einteilen des Liberalismus bis zur Revolution 1848, und ein Jahr vorher ist auch eine wichtige ökonomische Krise 1847. Bis dahin entwickelt sich das, was dann bürgerliche Ökonomie ist, in der Form einer industriellen Revolution auf dem Gebiet von Wolle, Baumwolle, Seide, Leim, Konsumgüter. Und nach 1848 geht die industrielle Revolution über in die Schwerindustrie, das heißt in eine Industrie, die sich selber industrialisiert. Die Aufklärung, die hier in dem Argument liegt, das ich von David Hume vorgetragen habe, liegt im Folgenden. Und jetzt sind die Mitschreibprinzipien an der Reihe. Und zwar ist das Grundprinzip dieses liberalen Industriekapitalismus, dass Reichtum nicht mehr in einem Naturstoff enthalten ist, in Gold und Silber, sondern dass alles Reichtum ist, Ware und Geld, und dass sie gleich sind. Gleichheit. In dem Sinne wird dann zu dieser Zeit gelehrt, dass auch das Geld eine Ware ist und den Waren nicht gegenübersteht. Also die Warenform ist allgemein. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Angelegenheit, weshalb ich vorhin an das Titelbild von Leviathan erinnert habe. Hier heißt es jetzt, kein bestimmter Naturstoff, nichts Bestimmtes ist Reichtum, alles ist Reichtum. Und das heißt dann, dieser Reichtum wird abstrakt. Weshalb bei Adam Smith es auch die Formulierung gibt, der Reichtum, den er dann den Tauschwert der Waren nennt, dieser Reichtum sei eigentlich nichts anderes als ein abstrakter Begriff, unanschaulich, die invisible hand, das, was man nicht sehen kann. Also wenn man analog zum Leviathan ein Titelbild machen wollte, zu Adam Smith, Hauptwerk Wohlstand der Nation, also zu seinem politisch-ökonomischen, und jetzt sagen würde, der Kern eigentlich ist dieser abstrakte Reichtum, die unsichtbare Hand. Und Sie würden sagen, im Titelbild, würden sagen, entweder was weiß es oder eines der ersten monochromen Bilder, die es gegeben hat, der Zeit, von William Turner. Das würde sich vielleicht eignen gerade. Also, dass man sichtbar macht, was nicht sichtbar zu machen ist, aber mehr auch nicht. Also der Reichtum wird abstrakt, und deshalb wird hier unterschieden, das wurde schon vorher in Frankreich so gemacht, man gesagt hat, also dieser abstrakte Reichtum heißt der Tauschwert der Dinge, und das, was man an den Waren anfassen kann, ihre sinnliche Beschaffenheit, ist das, wozu sie gebraucht werden können, ihr Gebrauchswert. Dann hat diese Gleichheit von Ware und Geld ihre gesellschaftliche Institution in dem Tausch zu gleichen Tauschwerten, dem sogenannten äquivalenten Tausch. Da geht es nur auf der Ebene von Abstraktionen zu. Und dieser Tausch zwischen gleichen Tauschwerten ist dann ein Tausch zwischen den Menschen als Gleichen, weil die Waren können sich ja nicht tauschen, sie müssen zu Märkten getragen werden, die Menschen werden einander gleich. Mit dieser Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert hängt zusammen etwas anderes, was schon vor der Epoche des Liberalismus ein italienischer Philosoph ausgedrückt hat, Herr Giambattista Lico. Es wird getrennt zwischen der Welt der Natur und der gesellschaftlichen Welt. Objekt, Subjekt. Wenn man irgendetwas als Spezifikum dieser Zeit, also als das, was die Zeit kennzeichnet, nehmen will, dann ist es das, was Hegel sagt, es ist die Form der Entzweiung. Alles tritt einander gegenüber. Vernunft gegen Sinnlichkeit, Abstraktion gegen etwas Konkretes, Gesellschaft gegen Natur, Individuum gegen Gesellschaft, Gesellschaft gegen Ökonomie, Ökonomie gegen die Politik, Privatheit gegen Öffentlichkeit. Also es ist eine durchgehende Trennung der Welt, die hier stattfindet. Und Aufklärung heißt das Ganze deshalb, weil durch dieses System der Trennung die Einheit der Welt in Gott zerbrochen wird. Die göttliche Welteinheit ist nicht mehr da. Und an die Stelle dieser göttlichen Welteinheit, deshalb heißt es Aufklärung. Die vergangene Geschichte, die göttliche Geschichte, gewissermaßen die theologische Geschichte ist vorbei. Der theologische Staat ist überwunden. Eine im Theologischen begründete Ökonomie, eine kalvinistische Kaufmannsökonomie ist überwunden. Es ist absolut atheistisch zunächst mal gedacht. Und diese beiden Welten, gesellschaftliche Welt und Welt der Natur, treten einander gegenüber, tauscht wird getauscht, wird für Dinge und so weiter, Sinnliches, Übersinnliches. Und die Utopie wird jetzt abstrakt. Sie können sich da nichts mehr vorstellen unmittelbar. Sie können nicht erwarten, wenn Sie in die Epoche der Aufklärung gehen, dass Sie so eine schöne Darstellung des Landes nirgendwo bekommen wie bei Thomas Morus. Da wird erstmal nichts ausgemalt. Das kommt dann etwas später bei den Frühsozialisten. Aber unmittelbar ist da erstmal, es herrschen Abstraktionen, sagt Herr Marx nachher. Die Herrschaft der Verhältnisse, die Herrschaft von Abstraktionen, da ist erstmal gar nichts. Und das ist die Herrschaft der Vernunft. In dem Sinne wird dann die Vernunft und wird das Subjekt der Welt der Natur gegenübergestellt und vorausgesetzt. Das heißt, auf dieser Voraussetzung der Vernunft, auf diesem Dogma der Vernunft, beruht das Ganze. Und deshalb, einleitend habe ich gesagt, wenn es um Aufklärung geht, man muss unterscheiden zwischen Vernunft und Verstand. Und deshalb haben die Kritiker der liberalen Aufklärung, also die dialektischen Kritiker wie Hegel, nachher im Anschluss an Platon gesagt, dass was im Liberalismus Herrschaft der Vernunft ist, ist die Herrschaft eines subjektiven Dogmatismus, einer dogmatisch vorausgesetzten Vernunft, einer invisible hand, etwas ganz Merkwürdiges. Merkwürdig deshalb, weil es von dem Kritiker Hegel eine ausgezeichnete Formulierung dieser Widersprüchlichkeit oder mindestens der Paradoxie gibt. Die List der Vernunft kommt zur Geltung. Das heißt, es setzt sich die Vernunft durch, aber nicht im Sinne der Utopie, die dabei mitgeboren ist, dass die Menschen sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst werden, sondern die Vernunft herrscht und ist den Menschen entfremdet und ihnen vorausgesetzt. Und sie werden gewissermaßen zu Marionetten und Personifikationen der Verhältnisse und zu nichts anderem und erlangen darin auch ihre Autonomie nicht wirklich. Man hat auf der einen Seite einen ganz großen Fortschritt bei der Geburt des Individuums, weil im Unterschied zur vorherigen Weltauffassung es nur Menschen gibt, die ihre Einheit in Gott finden. Und weil man es nicht selber machen kann, weil es ja von Gott kommt, ist das die Prädestination. Und es gibt andere, die dieser Prädestination nicht teilhaftig werden. Die sind draußen. Unter der Herrschaft der Vernunft gehören alle dazu. Und deshalb ist es kosmopolitisch. Deshalb gibt es hier keine klare Unterscheidung mehr zwischen denen, die drinnen und denen, die draußen, Freund und Feind, sondern alles zusammen, kosmopolitisch, das ist die Idee. Aber die Vernunft herrscht. Und weil sie herrscht und dogmatisch vorausgesetzt wird, deshalb wird sie, muss man an diese Vernunft auch glauben. Also als List der Vernunft, das ist gewissermaßen für die Menschen so, das unterstellt wird, die Vernunft würde herrschen, aber sie begreifen es nicht. Und die bürgerliche Aufklärung reicht so weit, dass man die alte Welt und die göttliche Welteinheit zerstört, und zwar nicht rein intellektuell, sondern indem man die absoluten Monarchen stürzt, indem man den Handelskapitalismus stürzt, indem man Reste des Feudalsystems, die vielleicht noch da sind, stürzt. Also man stürzt die Welt tatsächlich um. Es gibt die Revolution, die industrielle, die politische, die gesellschaftliche Revolution. Die Arbeit, die Herstellung der Waren wird erhoben. Das heißt, man hat eine Arbeitsgesellschaft. Die Arbeit ist die gesellschaftliche Praxis, die Reichtum schafft. Das alles ist zunächst mal vorhanden, die Welt wird umgestürzt, aber anstelle des alten Gottes kommt ein neuer Gott, nämlich die Vernunft. Und man kann sie vergöttlichen und sie herrscht als List und als nicht bewusste Vernunft, das heißt, man zerstört die alte Welt, setzt an die Stelle Gottes eine Vernunft und kann sie dann in Notre Dame als höchstes Wesen anhimmeln und anbeten, mit dem Oberpriester und Oberschlechter Robespierre an der Spitze. Also diese Paradoxie, dass dort die alte Welt aufgeklärt scheint und die Vernunft an die Stelle gesetzt wird, aber dass doch das Alte in neuer Form aufsteht. Man kann das auch noch etwas anders ausdrücken, damit also dieser Umschlag zwischen der Aufklärung und der Erklärung der Menschenrechte, politisch, ökonomisch, Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Arbeit und so weiter, Herrschaft der Vernunft, Invisible Hand, damit das deutlicher wird. Diese Voraussetzung der Vernunft besagt zunächst mal, dass der Schein entsteht, den die Bürger der Epoche haben. Etwas ganz Neues ist da. Also man setzt es voraus und der bisherigen Geschichte entgegen und es scheint so, als sei die bisherige Geschichte durchzogen und nichts anderes als eine Gewaltgeschichte und jetzt kommt eine Epoche ewigen Friedens, der Herrschaft der Vernunft, der Republik und so weiter, des Wohlstands der Nation. Und in dem Moment, wo man in solchen Gegensätzen denkt, heißt das immer, dass das, was man dort, von dem man sich absetzt, unaufgeklärt bleibt. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine Aufklärung, weil sie tatsächlich die göttliche Welteinheit, den absoluten Staat und so weiter zerstört. Aber das, was dort zerbrochen wird, ist nicht wirklich aufgeklärt. Das können Sie ganz gut sehen an einer Formulierung. Ein Grundtext der französischen Revolution stammt paradoxerweise von Jean-Jacques Rousseau, der Gesellschaftsvertrag. Das ist deshalb paradox, weil Rousseau durch halb Europa fliehen musste und nachher seine Grundidee aus dem Contrat social, also in die französische Menschenrechtserklärung eingegangen ist. Obwohl er ist 1778 gestorben in Paris und ganz unbekannt und ist aber nachher in der französischen Revolution eine philosophisch sehr wichtige Figur gewesen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, die Philosophie hat Hegel mal zu der Zeit ganz zu Recht gesagt, man muss sich nicht dagegen erklären, wenn man sagt, dass die Revolution von der Philosophie ihre Anregung erhalten hätte. Heute völlig unvorstellbar. Stellen Sie sich heute mal einen Philosophen vor, wo Sie sagen würden, wenn ich dessen Bücher lese, Sie sind so revolutionär, das stürzt die Welt um. Also ich gehe sofort raus aus dem Vorlesungssaal, weil das tatsächlich revolutionierend ist. Also absolut unvorstellbar. Und das ist auf der einen Seite der Anspruch, man setzt die Vernunft voraus und der bisherigen Welt entgegen, wie ewige Freiheit einer Gewaltgeschichte. Wenn Sie das mal, also eine wunderschöne Formulierung ist, der Kritiker der französischen Revolution, Hegel, hat mal in seiner Philosophie der Geschichte diese Epoche so dargestellt, bevor er dann auch ausgeführt hat, warum das in den Terror führte. Das sei eine Epoche gewesen, die sei von allen denkenden Wesen mit Rührung bedacht worden. Es sei das erste Mal in der Geschichte gewesen, dass das passiert ist, was Anaxagoras gedacht hätte um 450 vor Christus, dass der Mensch sich auf den Kopf stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Ich weiß das zufällig. Zur Kamberg-Ausgabe, Band 12, Seite 529, da können Sie das nachlesen. Und das andere, dass die Philosophie die Französische Revolution angeregt hat, zwei Seiten vorher. So. Und also das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Da können Sie sehen, was man für Quatsch lernt. So. Mit Zitaten, aber im Laufe der Zeit merkt man sich sowas. Aber manchmal ist es ganz hilfreich. Also das würde ich mal lesen. Besonders das, was danach kommt. Und der Rousseau, von dem die Französische Revolution eine ganz wesentliche Anregung bekommen hat, hat am Anfang des Contrat Social folgende Formulierung gemacht. Erstes Kapitel. Und da steht, der Mensch wird frei und gleich geboren, aber überall liegt er in Ketten. So weit, so gut. Wie ist es dazu gekommen? Ich kann es nicht sagen. Das ist nämlich unaufgeklärt. Das kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen. Das kann ich begründen, dass es eben Unrecht ist. Aber wie es dazu gekommen ist, dass der Mensch an und für sich, aber nie empirisch, also als Mensch, wenn er als Mensch geboren ist, frei und gleich geboren ist und in Ketten liegt, wie es dazu gekommen ist, also die Gewaltgeschichte aufzuklären, ist gar nicht sein Thema. Er kann nur sagen, das haben wir nicht mehr, das haben wir überwunden. Und in dem Moment, wo man, weiß man, spätestens seit Marx oder noch besser seit Freud, wo man etwas nicht aufklärt, folgt, sagt Freud, auch in dieser Formulierung, die Wiederkehr des Verdrängten, was man nicht aufklärt, schleppt man als Bann mit sich fort. Und dann hat diese Herrschaft der Vernunft, bedeutet die nichts anderes als eine Rationalisierung der bisherigen Gewaltgeschichte in einer Form, wie man sie bis dahin trotz des Genozids in Lateinamerika nicht hatte. Eine solche Rationalisierung in Form des Terror der Französischen Revolution und eben auch des ökonomischen Terrors in der englischen politischen Ökonomie. Also wenn Sie die Zeit müssen Sie sich mal nehmen, Friedrich Engels über die Lage der arbeitenden Klasse in England 1845, da war er nicht viel älter als Sie, als er das geschrieben hat, also absolut genial und eindrucksvoll in der Schilderung. Und dann können Sie sich ungefähr vorstellen, warum Engels sagt, diese bürgerliche Ökonomie ist kein System des Wohlstands der Nation, sondern ein Krieg aller gegen alle. Er zitiert dann Hobbes in dieser Weise, ein Gesellschaftskrieg, in dem dieses Versprechen des Wohlstands der Nation umschlägt. Ich muss mal wieder Papier beiseite schaffen. Ich habe jetzt über die politisch-ökonomische Seite dieser Menschenrechtsutopie gesprochen. Und es gibt dann eben auch auf der Ebene der politischen oder Moralphilosophie, also die ganz großartige Utopie von Immanuel Kant zum ewigen Frieden 1795, eine seiner letzten Schriften, die er offenbar verfasst hat. Und diese Utopie von Immanuel Kant ist der von Adam Smith ziemlich ähnlich. Also das ist kein Zufall, man kann sich an äußerliche Daten halten und sagen, Adam Smith ist 1723 geboren und Immanuel Kant 1724. Also sie sind dieselben Zeitgenossen, sie haben dieselben Erfahrungen gemacht. Adam Smith ist ein bisschen früher gestorben, 1790, und Immanuel Kant 1804. Und das ökonomische Hauptwerk von Adam Smith ist Der Wohlstand der Nation, 1776, kurz vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wenn Sie das Wort Invisible Hand, im Übrigen, also kleiner Exkurs bei Adam Smith, nochmal nachlesen wollen, es gibt bei ihm sein erstes Hauptwerk, moralphilosophisch, über den Theorie der moralischen Gefühle oder ethischen Gefühle ist es auf Deutsch übersetzt. Und da taucht das Wort Invisible Hand auch auf. Und falls Sie hier mal bei Freud nachgeguckt haben, werden Sie wissen, das ist die frühe Entdeckung des Über-Ich, das heißt des Gewissens. Die unsichtbare Hand in mir und die unsichtbare Hand im Markte. Und das hat er von Newton, der die unsichtbare Hand im Sinne der Kräfte am Himmel hat. Also genauso wie man das Wort Revolution mal vom Umlauf der Himmelskörper auf die Glorious Revolution runtergeholt hat, taucht das hier mit der Invisible Hand auf. Und Immanuel Kant hat jetzt die Analogie in Form des vernünftigen allgemeinen Willens. Das ist das Grundprinzip seines zweiten Hauptwerkes, der Kritik der praktischen Vernunft, sowie das erste Hauptwerk von der englischen Philosophie, also die Kritik der reinen Vernunft von der englischen Philosophie beeinflusst ist, ist dies von der französischen, also ganz wesentlich von Jean-Jacques Rousseau beeinflusst. Und da gibt es einen Grundsatz zum ewigen Frieden, und zwar sagt Immanuel Kant, bevor ich zu dem Grundsatz komme, ich war etwas voreilig, dass dieser ewige Frieden in drei Artikeln fordert: a) eine republikanische Verfassung der bürgerlichen Staaten auf der Grundlage eines vernünftigen allgemeinen Willens, keine Demokratie, wo es um Mehrheitswillen geht, sondern der Wille soll wirklich allgemein weit vernünftig sein. Also es soll da nicht eine Mehrheit von Meinung gegen eine Minderheit von Meinung, sondern die Meinungen sollen aufgehoben werden in eine wahrhafte, in einen Zusammenhang von Wille und Wahrheit, und dieser Wille soll die Republik bestimmen. Auf der Ebene des Verhältnisses der Staaten zueinander, des Völkerrechts, sollen statt der einzelnen Bürger die einzelnen Staaten einen vernünftigen allgemeinen Willen ausbilden. Und von Immanuel Kant stammt die Formulierung dann des Vorgängers der Vereinten Nationen, ein Völkerbund. Und auf der Ebene des Weltbürgerrechts soll anerkannt werden, das Recht eines jeden, sich auf jedem Platz dieser Welt aufzuhalten. Und zwar hat er das auch nahezu von Adam Smith abgeschrieben, den Begriff der Sympathia. Also Sympathie ist einfach das Mitleiden, aber nicht als leidendes Unterdrücktsein, sondern es heißt, die Bedeutung des Wortes ist, wenn einem Menschen Gewalt angetan wird, egal welchen, wird in mir selber, weil ich ein Mensch bin, meine Menschlichkeit verletzt, weshalb es eine Solidarität all derer gibt, die sich Mensch nennen. Sie sehen, also hochaktuell, können Sie hier in Dresden gut vortragen, anderswo im Übrigen ja auch. Das sind die Grundprinzipien, und das Ganze stützt sich auf den sogenannten kategorischen Imperativ. Das klingt schon mal nicht gut, aber das ist die Begründung der Freiheit. Kategorisch heißt unbedingt, ein unbedingter Befehl zur Freiheit, weshalb das auch eine Pflichtethik ist. Und zwar nicht nur im deutschen Sinne, sondern auch im Sinne der französischen Revolution. Der Satz heißt, es gibt verschiedene Varianten, die berühmteste Formulierung ist, handle so, dass die Maximen deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Da sind Sie erstmal als individuelle Person und haben, es geht um die Frage des Willens, das heißt des Sollens und Wollens, nicht um die Frage, ob etwas so ist, wie es ist. Also nicht um empirische Wahrheiten, sondern um Willen, um Sollen, um Moralfragen. Und Sie haben jetzt alle möglichen Willensäußerungen, Und diese richten sich nach bestimmten allgemeinen Prinzipien, die werden hier Maximen genannt. Und dann haben Sie auf der anderen Seite ein Gemeinwesen, das verschiedene Regelungen trifft, nämlich Gesetzgebung, und die richten sich nach bestimmten Prinzipien, und zwar durch die Form der Allgemeinheit. Das ist etwa so, wie Sie sich vorstellen können, dass es in einem Staat eine Verfassung gibt, die sich zu den Gesetzgebungen verhält. Wie meine allgemeine Maxime sich zu meinen Willensäußerungen verhält, so verhält sich die Verfassung zu den Gesetzgebungsakten. Und der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass ich so handeln soll, als sei ich die Personifikation dieses allgemeinen Willens. Ich habe keinen vernünftigen Willen, außer dem Prinzip, der etwas anschaulich, in der Verfassung einer Republik verankert ist. Ich soll mit dem Allgemeinen verschmelzen und zur Personifikation werden. Und wenn ich dazu werde und dieses Allgemeine herrscht und ich zur Personifikation eines allgemeinen Willens, das heißt der Vernunft, werde, dann habe ich meine private Willkür zu unterdrücken, die ich nämlich deshalb habe, weil ich nicht nur bei Verstand, sondern auch weil ich Triebbedürfnisse habe, also Bedürfnisse. Und die habe ich zu unterdrücken. Und deshalb muss diese Vernunft und die Freiheit mit Zwang und Pflicht durchgesetzt werden gegen. Da ahnen Sie schon, was das für eine Freiheit ist, aber das ist die bürgerliche Freiheit, die Triebunterdrückung. Weshalb Freud gesagt hat, dieser kategorische Imperativ, den übersetzt er in seine Lehre der psychischen Persönlichkeit und die Verinnerlichung äußerer Autoritäten. Und daraus hat man nachher die Theorie des autoritären Charakters gewonnen. Das ist bei Kant ohne Zweifel so gedacht. Also eine Bedürfnisunterdrückung, eine Unterdrückung der eigenen Besonderheit. Ich mache mich allgemein. Und das drückt eigentlich am allerbesten aus, diesen Dogmatismus, der dahinter steht, und diese Gewalt, die darin verbunden ist. Kant, 1795, der schreibt schon nach der Phase des Terror in Frankreich. Aber er schreibt noch nichts von diesem Terror. Er drückt das so aus, aber brachial wirklich, in seiner kleinen geschichtsphilosophischen Schrift, dass dem Menschen sein Wille gebrochen werden müsste. Und aus so krummem Holze sei kein Mensch gemacht, dass er in diesem allgemeinen Willen leben könnte. Man müsste ihm seinen Willen brechen, damit er frei ist. So. Das heißt, da schlagen dann diese Utopien, diese Vernunftutopien um in der Ökonomie vom Wohlstand der Nation zum Gesellschaftskrieg in England. Von der Menschenrechtserklärung, deshalb, weil sie auf dieser Gewalt beruht, in den Terror und in die eigene, mit Freud gesprochen, Triebunterdrückung. Und deshalb ist es dann am Ende so, dass die Französische Revolution, und das ist das, was die Zeitgenossen besonders dann erregt und sie dann dazu führt, im Bereich der Philosophie verschiedene Erklärungen zu versuchen, wie es dazu kommt, dass diese Utopie der Vernunft, der Herrschaft der Vernunft, durchgesetzt in verschiedenen Revolutionen, dann umschlägt in so ein Terrorsystem, politisch, moralisch, ökonomisch, Pflichtethik, ökonomische Ausbeutung und so weiter, also eine Gewalt, man sagen kann, vorher hat Gewalt geherrscht, aber jetzt herrscht sie Kraft Vernunft. Und es gibt dann nachher, noch 100 Jahre später, die absolute Konsequenz. Es gibt einen berühmten Begriff von Adolf Hitler, der den Antisemitismus aus Vernunft fordert. und sagt, also es geht jetzt nicht mehr darum, dies oder das als Willkürgewalt zu machen, sondern aus Vernunft. Der Antisemitismus wird dann gewissermaßen enttheologisiert und auf die Basis von Vernunft gestellt und die ganze gesellschaftliche Gewalt wird rationalisiert in einer Form, wie man es bis dahin nicht hatte. Niemand hat zuvor 16, 18 Stunden gearbeitet, wie es jetzt der Fall ist. Niemals zuvor wurde in dieser Weise Gewalt ausgeübt, wie in der Phase des Terrors der Französischen Revolution. Ich lese Ihnen mal ein kleines bisschen vor, das kann man ganz gut machen, glaube ich, aus der Französischen Revolution von Robespierre, oder ich kann das auch damit enden. Und zwar mache ich mal einen kleinen Exkurs zu dem, ich hoffe, ich überfordere Sie jetzt nicht, aber Überforderungen können ja auch systematisch produktiv sein. Und zwar hat Robespierre, als die Jakobinerherrschaft beginnt, 1793, 94, also den Terror und dann den großen Terror, unter der Herrschaft des höchsten Wesens proklamiert. Und die Herrschaft des höchsten Wesens, das ist nicht Robespierres Erfindung, das haben schon die französischen Ökonomen, François Quesnay, so genannt, das höchste Wesen ist die Vernunft. Das ist so etwas wie die List der Vernunft, als würde man die Vernunft personalisieren, nochmal vergöttlichen, das höchste Wesen. Und dieses höchste Wesen hat in Frankreich einen anderen Bezug als in England. In Frankreich wächst der Liberalismus aus dem Boden. Also die französischen Physiokraten haben gesagt, der Boden arbeitet und schafft das Mehrprodukt. Es ist nicht die Arbeit des Menschen, es ist der Boden. Die Arbeit des Landwirts schafft das Mehrprodukt, von dem alle Klassen der Gesellschaft leben. Und in dem Kontext, ich erwähne das deshalb, weil in dem Kontext das Wort vom Laissez-faire, also von der Invisible Hand auf Französisch entsteht. Und zwar hat einer der Begründer der französischen politischen Ökonomie dieses Wort erstmal in der Formulierung gebracht, Laissez-faire la nature. Man soll die Natur so lassen. Also noch nicht die Gesellschaft, daran hat man noch nicht gedacht. Also das ist so gewissermaßen die Invisible Hand, die im Boden steckt. Und dann wurde das nachher übertragen, davon hat man da vom Marquis d'Argenson gesagt, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, die Welt geht ganz von allein. Und von dieser produktiven, subjektiven Natur ist das gewissermaßen in die Volonté générale hineingegangen. Und das Fest des höchsten Wesens war deshalb auch ein Fest der Natur, aber nicht so der Natur, wie Sie sich das vorstellen, also wenn wir aus dem Fenster gucken, sondern es ist eine abstrakte Natur, eine göttliche, also eine Weltordnung, vernünftig, göttlich in eins. Und das Fest des höchsten Wesens, was Robespierre dann gefeiert hat und wo er dann als Oberpriester aufgetreten ist, ist im Frühjahr 1794 gefeiert worden und kurz danach ist dann Robespierre hingerichtet worden. Jetzt gucke ich mal, das kann man vielleicht ganz gut ans Ende setzen, weil es ganz gut zeigt, wohin Utopien immer tendieren. Das ist nicht nur bei Thomas Morus, in dem Land Utopia möchte auch niemand leben, in diesem hier schon gar nicht. Da haben viele nicht überlebt. Und die Utopien, die nachher ausgemalt wurden von Robert Owen und so weiter, da möchte man auch nicht wirklich drin leben. Und Sie können sich vielleicht daran ganz gut vorstellen, warum dann entsteht daraus der Satz von Karl Marx, es hätten sich schon genügend Menschen daran versucht, Systeme des Glücks zu entwerfen. Er würde sich, hat er einen italienischen Ökonomen zitiert, damit begnügen, das Unglück zu untersuchen. Und zwar nicht, weil er aufs Unglück versessen ist oder weil er besonders depressiv war, sondern weil man nur, indem man sich das Umschlagen dieser Utopien in diese Gewaltsysteme klar macht und sieht, dass in den Utopien immer nur bisherige Gewalt nicht nur fortgesetzt, sondern rationalisiert fortgesetzt wird, dazu führen muss, dass man sich aller Vorstellung einer Utopie enthält und dann nur noch sagen kann, der bessere Zustand, der denkbar ist, bildet sich erst heraus im Akt der Weltveränderung und ist vorher nicht zu haben. Weshalb man dann in der kritischen Theorie sagt, das Wort Utopie oder das Ausmalen, dem Ausmalen der Utopie sollte man sich absolut versagen. Und das, finde ich, macht die Französische Revolution genauso gut deutlich wie der Terror der englischen Ökonomie Mitte des 19. Jahrhunderts. Also ein Bericht über die Hinrichtung des Tyrannen Robespierre, seine letzten Stunden, das Ende der Menschenrechtsutopien. Gegen 6 Uhr abends verließen der Tyrann und 21 seiner Hauptmitschuldigen das Rathaus, um zum Schafott zu fahren. Die Menge war zahllos. Lauter der Freude, Beifall, rufe nieder mit dem Tyrannen hoch die Republik. Flüche dieser Art ertönten von allen Seiten längs des Wegs. Das Volk rächte sich so für die von der Schreckensherrschaft befohlenen Lobhudeleien und die durch eine lange Scheinheiligkeit erschlichenen Huldigungen. Am 10. Thermidor, also nach dem Revolutionskalender, um 4 Uhr nachmittags verließ der düstere Zug den Hof des Justizpalastes. Noch niemals hat es eine so große Menschenansammlung gegeben, die Straßen waren verstopft, Männer und Frauen jeden Alters füllten die Fenster aller Stockwerke. Einige waren bis auf die Firsten der Häuser geklettert, die Freude war allgemein, sie äußerte sich in einer Art von Wut. Je stärker der tiefe Hass, den man gegen diesen Verbrecher hegte, unterdrückt gewesen ist, umso heftiger war sein Ausbruch. Als der Karren am Fuß des Blutgerüstes angekommen war, holten die Henkersknechte den Tyrannen herunter und legten ihn auf den Boden, bis die Reihe an ihn käme, den Tod zu erleiden und so weiter. Das ist eigentlich das vorläufige Ende dieser Geschichte der liberalen Utopien in Frankreich. Und wenn man sich jetzt die Freude vorstellt, die absolut verständlich ist. Also ich habe das zitiert aus Berichten, Augenzeugenberichten über die Französische Revolution, wie es bei DTV. Das ist ganz hilfreich manchmal, das zu sehen. Also wenn Sie Immanuel Kant lesen, kommen Sie nicht auf die Idee, Kant mit dem hier in Verbindung zu bringen. So, das ist aber dasselbe. Die Logik ist dieselbe. Und wenn man dann denkt, da ist eine solche Freude, und es müsste doch eigentlich, es lebe die Republik, danach ein besserer Zustand eintreten. Und es kommt dann das Direktorium und die Herrschaft Napoleons und die napoleonischen Kriege. Würde ich Ihnen mal sehr empfehlen, die Äußerungen dieser napoleonischen Kriege im Feldzug in Spanien sich anzugucken von Francisco Goya über die Desastres de Guerra. Das ist nie gewesen in der Kunstgeschichte, dass ein Krieg in dieser Weise durch einen Augenzeugen so manifestiert wurde und so dargestellt wurde, zeichnerisch, man macht das gar nicht beinahe sagen, ebenso brillant wie ein, so dass man heute schon gar nicht mehr hingucken mag. Aber das ist der Ausbruch eigentlich dessen, was man dort sieht. Eine Rationalisierung der Gewalt, indem man die Vernunft nicht dazu gebracht hat, die bisherige Gewaltgeschichte aufzuklären, sondern sie nur zu rationalisieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war sicher etwas viel, aber hoffentlich ganz interessant. Dankeschön.